Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem ersten Buch Samuel, 16. Kapitel, Vers 7. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Gott segne dieses Wort. Was haben wir hier gerade gelesen? Also hier ist es nun so, dass der Prophet Samuel einem Mann geht, der Jesse heißt, und der er soll nun den nächsten König von Israel salben. Also das ist König David ist noch nicht König. König Saul, unser Herrgott hat sich entschieden, dass König Saul nicht mehr sein Werkzeug, sein Instrument ist, sein göttliches Instrument, und es soll nun König David gesalbt werden. Und was hier passiert ist, dass Samuel sich, also hier Gottes Sichtweise unterordnen muss. Denn Samuel, obwohl er ein gottesfürchtiger, frommer Mann ist, lässt sich von von einem seiner Söhne, Isai hat verschiedene Söhne, beeindrucken durch seine Größe und sein Äußeres. Und das ist nun ganz wichtig zu verstehen hier, dass Gottes Sichtweise ganz anders ist als die von uns. Und wir ja auch als Menschen denken oftmals so in weltlichen Kategorien oder so, wie die Welt sich das darstellt. Ja, etwas, jemand ist schneller oder besser oder größer oder reicher oder wie auch immer. Also das ist also eine weltliche Sichtweise, und das ist eben selten, also beziehungsweise gar nicht Gottes Sichtweise. Und Gottes Sichtweise ist die uns der Bibelvers hier einlädt, einzunehmen, wenn wir uns Gott unterordnen, wie es auch Samuel tut, der hier wirklich zurechtgewiesen wird von unserem Herrgott, der Samuel ins Herz spricht und sagt: Nee, lass dich mal nicht von hier blenden, denn der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Und darauf kommt es an. Denn Gott sieht immer ins Herz, und wenn wir uns Gott unterordnen, dann kann unser Jesus Christus durch den Heiligen Geist in unser Herzen sprechen und uns helfen, die Herzen anderer Menschen zu verstehen, was andere Menschen sagen und tun oder die Erscheinung sozusagen ablegen und uns dann sagen, ob nun etwas so ist oder ob das etwas nun nicht so ist. Und das ist diese Entscheidung, die wir treffen, wenn wir uns Gott unterordnen, dass wir dann Gottes Sichtweise einnehmen sozusagen, also so wie unser Jesus Christus alles sieht und spricht uns das in unser Herz. Also es kommt auf Reumütigkeit an, und Bescheidenheit ist sehr, sehr wichtig, also unglaublich wichtig. Eitelkeit, unser Herrgott ist wirklich böse auf nichts anderes, oder nicht böse, aber das lehnt er ab. Unser Herrgott lehnt Eitelkeit komplett ab. Aber Bescheidenheit, also je bescheidener das jemand ist, das mag unser Herrgott, unser persönlicher Gott, unser Jesus Christus, und er hilft uns dann, wenn wir in Reue und Bescheidenheit als Reugesünder zu ihm kommen, und kann dann Sachen in und durch uns erreichen, die wir sonst nie erreichen könnten. Wir denken vielleicht, wir können das, aber wir können das nicht. Nur unser Jesus Christus kann das. Und hierauf kommt es an. Gottes Sichtweise ist nicht unsere Sichtweise. Daher macht es nur Sinn, sich Gottes Sichtweise unterzuordnen. Und lieber Jesus, wir danken dir für den Hintergrund hier zu Samuel als König David dann gesalbt wird, also David zum von Samuel gesalbt wird, und dass du hier uns deine Sichtweise mitteilst von Dingen und dass du uns einlädst, uns dich dir unterzuordnen und dann deine Sichtweise zu bekommen, beziehungsweise du sprichst uns in unsere Herzen, dass wir uns nicht von Erscheinungen blenden lassen, so wie es die Welt sieht, so wie du das aber nicht siehst, und uns hilfst, deine besten Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Darauf kommt es an. Und wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheit. Beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.